Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann, wenn auch unter ganz anderen Umständen. Ich bin hier in meinem Arbeitszimmer, und ihr seid auch bei euch zu Hause. Deswegen bin ich auch heute ein bisschen legerer, habe mal auf den Schlips und das Jackett verzichtet. Ich denke mal, das geht bei euch sicher durch. Und ja, ich möchte euch jetzt die Predigt für diesen Sonntagmorgen halten und hoffe, dass ihr ganz aufmerksam seid und frisch und dass ihr so auch auf diesem Wege für euch ein Wort von Gott her hört. Die Predigt habe ich überschrieben: Die beste Zeit ist jetzt. Vielleicht findet das manche ein bisschen unpassend, weil wir uns doch so zurzeit in so einer Krise empfinden, die einigen von uns auch ziemlich viel abverlangt. Ich gebe zu, ich habe das auch nicht im Anschluss an eine Zeitanalyse formuliert, sondern dem Text heute Morgen etwas abgeschaut. Der fängt nämlich so ähnlich an. Ja, es ist eine schwierige Zeit, für manche sogar existenziell, für manche mit Trauer und Schmerz verbunden, die Angehörige verloren haben oder in großer Sorge sind. Diese Zeit lässt uns vielleicht auch ein bisschen aufwachen. Wir werden erinnert, dass unser Leben, unsere Lebenssituation beileibe nicht so sicher und unerschütterlich ist, wie wir das gerne hätten oder es auch manchmal gedacht haben. Mitten in einer Krise, mitten in einer schwierigen Zeit. Das gab es aber auch schon viel häufiger. Klar, das wisst ihr. Der Bibeltext heute Morgen ist im Grunde an Menschen gerichtet worden, die in einer Krise steckten. Eine tiefe existenzielle Krise einer ganzen Nation, die aber nicht nur über ein Jahr ging, sondern schon bald 70 Jahre. Und viele damals hatten sich schon sehr daran gewöhnt und sich damit arrangiert, dass sie im Exil lebten und sie hatten vermutlich keine richtige Hoffnung mehr, dass sie daraus zurückkommen würden. Ihre Hoffnung lag am Boden, ihr Glaube vermutlich in der Krise. Und da hinein sandte Gott seinen Propheten, der ihnen ein Wort von Gott sagen sollte, nicht nur eins, sehr viele Worte, Worte der Ermutigung und Hoffnung. Ich hoffe, dass diese Worte uns heute Morgen auch ansprechen. Ich möchte den Text lesen. Es ist Jesaja 55, die Verse 6 bis 12a. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Die beste Zeit ist jetzt. Ein erstes Jetzt, sich auf Gott auszurichten. Dieser Text mit den tröstlichen Worten, dass Gottes Gedanken viel höher sind als unsere und der Verheißung, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, dieser Text beginnt mit einer klaren Aufforderung. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose und Übeltäter, sie sollen von ihrem Gedanken und Wegen umkehren zu Gott. Das hat mich erstmal ein bisschen überrascht. Warum fängt dieser verheißungsvolle Text so an? Wenn man ab Kapitel 40 liest in Jesaja, dann gewinnt man den Eindruck, dass Gott ganz neu um das Vertrauen seines Volkes wirbt. Dass er sie trösten will, aber auch auffordern, sich neu auf ihn auszurichten, ihm zu glauben und ihr Leben danach auszurichten. Wie ich schon sagte, viele hatten ihre Hoffnung verloren und damit auch ihren Glauben an Gottes Nähe und seine Verheißung. Viele hatten innerlich sich zurückgezogen oder sich auch abgekehrt und lebten ihr Leben unter den Möglichkeiten, die sie halt hatten, Sie hatten sich eingerichtet und keine Erwartung mehr daran, dass sie einmal zurückkehren würden in ihre Heimat. Viele der Israeliten damals kannten ihre Heimat auch gar nicht mehr. Und für viele, sie fragten nicht mehr groß nach Gott und seinem Willen. Sie gingen ihre eigenen Wege. Und da hinein kommt auch diese Aufforderung. Sucht den Herrn, ruft ihn an, kehrt um zu ihm, solange er zu finden ist, solange er nahe ist. Das war eigentlich keine Drohung, sondern das war eine dringende Einladung. Das hieß im Grunde, jetzt ist Gott nahe, jetzt ist die beste Zeit, ihn zu suchen und zu ihm umzukehren. Gott lässt sich finden. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Und das ist nicht nur eine gute Nachricht für die Guten und Frommen, die Anständigen, das ist auch eine Nachricht an die Übeltäter und Gottlosen, so steht es hier. Und die Begründung kommt gleich hinterher, denn bei Gott findet man Erbarmen und viel Vergebung. Nun weiß ich nicht, ob heute Morgen Übeltäter und Gottlose hier unter euch sind und mir zuhören, vielleicht doch nur eher Fromme und Anständige, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine gute Nachricht. Wenn es da einen Gott gibt, der voller Erbarmen ist und uns Menschen liebt, denn ohne Liebe kann man keine Barmherzigkeit empfinden, wenn dieser Gott bereit ist, uns all unsere Schuld zu vergeben, sie auszulöschen, im Meer zu versenken, wie es bei Micha steht, dann wäre das doch fatal, diese Chance zu verpassen, oder? Also ich möchte das nicht verpassen. Ich halte mich zwar für einen relativ anständigen Menschen, aber Gott sieht da genauer hin und ich möchte seine Barmherzigkeit nicht missen. Das wäre ziemlich dumm, sie zu verpassen. Das wäre geradezu tragisch. Es geht dabei nicht nur um auffällige moralische Verfehlungen in unserem Leben. Gottlose sind die, die ihre eigenen Wege gehen, gottlos sein möchten. Und sei es auch nur für ein paar Stunden. Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Bei vielen geht das schon seit Jahren so. Was zwischen Menschen seine Berechtigung haben mag, die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, sie ist im Blick auf Gott doch ein totaler Irrweg. Aber jetzt möchte ich euch sagen, diese beste Zeit ist immer noch. Das, was Gott damals seinem Volk sagen ließ, das gilt tatsächlich immer noch, vielleicht sogar noch viel mehr. Wir nennen es auch Zeit der Gnade. Zeit, in der Gott sich in Liebe zuwendet, ohne dass er fragt, was wir dafür getan hätten oder tun würden. Einen gnädigen Gott zu finden, einen Gott voller Liebe und Erbarmen, also ich möchte das nicht verpassen. Und du solltest das auch nicht verpassen. Jetzt ist die beste Zeit, Gott zu suchen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass mancher vielleicht denkt, naja, das habe ich doch schon. Sagen nicht Christen eher, I found it, ich hab's gefunden? Das war mal so eine missionarische Kampagne vor 40 Jahren oder so. Ich hab's gefunden. Wir haben uns doch bekehrt. Viele sind getauft auf seinen Namen. Das ist doch alles klar, oder? Hat sich das damit erledigt? Haben Christen gefunden und brauchen nicht mehr suchen? Christen beten und damit hat sich das Anrufen Gottes auch geklärt, oder? Sind wir nicht umgekehrt zu ihm? Haben wir uns nicht bekehrt? Ihr merkt sicher, wenn ich so frage, dann eben deshalb, weil ich denke, nein, das hat sich damit nicht alles erledigt. Was heißt es denn, den Herrn zu suchen? Das Wort meint suchen, aber auch forschen, sich kümmern um, sich bemühen um etwas. Was machst du, wenn du etwas verloren hast, das du dringend brauchst? Dann suchst du, aber gründlich, oder? Was machst du, wenn du einen Menschen treffen und kennenlernen möchtest? Hast vielleicht im Herzen Feuer gefangen und denkst, ich möchte ihn oder sie mehr kennenlernen. Vielleicht erinnerst du dich mal zurück an die Zeit, als du verliebt warst, oder vielleicht bist du ja gerade neu verliebt. Was passiert dann? Dann wirst du kreativ. Dann hast du auf einmal Zeit und kriegst das immer noch hin, dass du dich mit dem anderen treffen kannst oder wenigstens telefonieren oder so. Wenn wir etwas wollen, dann setzen wir uns dafür ein. Auf jeden Fall. Dafür mobilisieren wir Kräfte. Vielleicht denkt ihr auch, das ist nicht ganz fair. Diese Dinge, diese konkreten Sachen, die man suchen und greifen kann und von denen man so unmittelbar etwas hat, das zu vergleichen mit der Beziehung zu Gott oder es noch in Beziehung zu bringen mit Verliebtsein, da spielen doch ganz andere Dinge rein. Das kann man nicht vergleichen, oder? Kann man nicht, möchte ich fragen. Die Bibel oder besser gesagt Gott selbst greift in seinem Wort manchmal zu solchen Vergleichen. Das Hohelied der Liebe zum Beispiel, dieses Buch, das wurde lange Zeit vor allem so gelesen als eine Geschichte, die die Liebe Gottes zu seinem Volk beschreibt. Und das ist eine Liebesgeschichte mit erotischen Elementen. Jesus nennt sich vergleichend den Bräutigam und spricht von seiner Wiederkunft im Bild von einer Hochzeit. Und Paulus vergleicht die Liebe zwischen Mann und Frau mit der Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hat. Gottes Liebe zu uns Menschen ist eine leidenschaftliche Liebe. Und Jesus sagt, das größte Gebot sei dieses: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr zu fragen, ob sich das Suchen mit einem Mal erledigt hat, oder? Das Suchen Gottes im Sinne der Bemühung, der Ausrichtung auf ihn, das hat sich nicht mit einem Mal erledigt. Da kann man nicht sagen, ich bin jetzt Christ geworden und damit ist das Thema durch. Im Gegenteil, da fängt die Liebesgeschichte erst richtig an. Die Liebe lebt von Begegnungen. Die Liebe wächst durch Gemeinschaft, durch Nähe. Dafür braucht es Zeit und Bemühung, Kreativität und Ausdauer. Vielleicht ist dir das fremd, wenn du an dein Leben mit Gott denkst. Vielleicht tust du dich auch ziemlich schwer, wenn es darum geht, Gott zu lieben. Für viele ist der Glaube eher eine Sache des Verstandes, das geht vor allem vielen Männern so, eine Sache von Erkenntnis und Überzeugungen. Das stimmt auch, aber eigentlich und vor allem sollte es eine Sache des Herzens sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen steht da. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das ohne Gefühl geht. Für manchen klingt das vielleicht schwierig. Ich kenne das nur zu gut. Ich tue mich auch schwer damit. Aber ich habe verstanden, dass Gott nicht nur an einer Beziehung des Verstandes interessiert ist, sondern an einer Herzensbeziehung zu mir. Er möchte, dass seine Liebe mein Herz erreicht und erwärmt und zum Leben bringt, zum Lieben bringt, wollte ich sagen. Und Liebe wächst durch Begegnung, durch Erfahrung. Vielleicht ist es für uns neu dran, den Herrn zu suchen, uns neu auf ihn auszurichten und einfach seine Nähe zu suchen. Wenn der Prophet hier sagt, solange er zu finden ist, solange er nahe ist, dann will er damit eigentlich sagen, jetzt ist er nahe, jetzt ist er zu finden, jetzt ist die beste Zeit, ihm neu zu begegnen. Und ich möchte sagen, ja, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit der Nähe Gottes. Vielleicht ist diese Zeit, in der wir gerade alles so herunterfahren mussten, abgebremst worden sind, wirklich eine gute Zeit, die Nähe Gottes zu suchen. Ich hoffe, dass du das nicht als Last und Aufgabe hörst, sondern eher als eine Einladung zu einem Rendezvous. Gott möchte unser Herz berühren und ausfüllen mit seiner Liebe. Und wenn du vielleicht trotzdem denkst, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn Gott neu suchen? Dann möchte ich dir mal sagen, triff dich doch mal mit Gott auf einen Tee oder Kaffee an deinem Lieblingsplatz. Das hat mir mal jemand geraten, weil auch ich immer geneigt war, meine stille Zeit vollzupacken mit Gebet, Bibellesen, Tagebuch und noch anderen Dingen. Setz dich doch einfach mal hin und genieße die Gegenwart Gottes. Er ist da und er wartet auf dich. Komm zur Ruhe und komm ganz bewusst vor ihm. Halte aus, was dich unruhig machen will und leg es ihm einfach hin. Bete ganz einfach, ganz schlicht. Berge mich, tröste mich, Herr, Nimm mich in den Arm. Lass alles los bei ihm, leg es ihm hin und werde still. Trink deinen Tee oder Kaffee, werde ruhig und dann frag ihn, was er dir sagen möchte. Mach das doch mal eine Zeit lang. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, diese Fastenzeit dafür zu nutzen, zu sagen, das will ich tun. Stell dir vor, er sitzt neben dir und schau mal, was dann geschieht. Hab Geduld. Das muss nicht heißen, dass du nicht auch in der Bibel lesen kannst, aber tu es mal im Sinne eines Gesprächs. Und wenn dir eine Last oder eine Schuld bewusst wird, dann gib sie ihm. Du darfst wissen, seine Barmherzigkeit ist sehr groß und bei ihm ist viel Vergebung. In seiner Nähe, in seiner Gegenwart, die wir nicht nur bekennen und glauben, sondern in der wir berührt werden, darin wächst die Liebe zu ihm. Und alle Veränderung fängt innen an. Alle wirkliche, echte Veränderung beginnt innen. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Fang an, wenn du den Eindruck hast, dass Gott bei dir anklopft und dir das wichtig macht, dann tu's. Jetzt ist seine Zeit. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, der ist kürzer und der dritte auch. Ich hoffe, dass ihr noch entspannt seid zu Hause und noch nicht eingeschlafen, sonst solltet ihr vielleicht mal lüften. Das hilft, hat Spurgeon schon gesagt. Nach dem Heiligen Geist ist frische Luft das Wichtigste in der Gemeinde. Ein zweites. Jetzt den Blick weiten lassen. Die Aufforderung, den Herrn zu suchen und zu ihm umzukehren, bekommt eine erste Begründung in den Versen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Gott wirbt um das Vertrauen seines Volkes. Er möchte, dass sie sich neu auf ihn ausrichten, weil er ihnen den Blick weiten möchte. Er sagt schlicht, eure Sicht der Dinge ist nicht meine Sicht. Eure Gedanken, eure Vorhaben und Pläne sind nicht meine Vorhaben. Ich habe anderes, nämlich Größeres mit euch vor. Und eure Wege, die ihr denkt und geht, euer Verhalten und eure Möglichkeiten, das sind nicht meine Wege und Möglichkeiten, die sind nämlich ganz anders, die sind viel größer. Wie der Himmel hoch erhaben über der Erde ist, so sind Gottes Gedanken und Wege über den menschlichen hoch erhaben. Gott hat den Überblick, den wir nicht haben. Gott hat den Weitblick, der uns fehlt. Gott hat Wege und Möglichkeiten, die wir nicht kennen und ahnen können. Auch das war nicht nur damals bei dem Volk im Exil so, das ist immer noch so. Wer Gott sucht und sich auf ihn ausrichtet, dessen Blick wird geweitet für die Wege und Möglichkeiten Gottes. Wer lernt, Gott zu vertrauen, der kann gelassener werden, wenn er spürt, dass ihm der Durchblick und der Überblick fehlt. Wir verstehen die Wege, die Gott mit uns geht, oft nicht. Aber wir dürfen lernen, dass er den Überblick hat und dass er weiß, was er tut. Das bedeutet sicher nicht, dass alle Wege in unserem Leben und alles, was uns widerfährt, irgendwann für uns Sinn macht. Manches bleibt auch verborgen bis ans Ende. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gottes Pläne mit unserem Leben trotzdem zum Ziel kommen. Und dass ihm nichts aus dem Ruder läuft. Er kommt auch mit den Schlenkern, die wir machen, trotzdem klar, wenn wir wieder in seine Spur zurückkommen. Wir sollen Gott suchen, denn auch unser Denken soll verändert werden. Da steht zwar vielleicht nicht direkt in diesem Text, oder ist die Intention des Wortes, aber ich glaube, dass wir das vom Neuen Testament her tatsächlich so sagen können, dass Gott auch unsere Sicht auf die Welt, auf unser Leben, auf die sichtbare Wirklichkeit hin verändern möchte, indem wir immer mehr Gott, sein Handeln, seine Pläne in den Blick bekommen und sie unser Denken verändern und prägen. Ich glaube, dass das wirklich oft unser Problem ist. Wir denken noch viel zu sehr ohne Gott, im Grunde gottlos. Wir betrachten unser Leben, unseren Alltag, unsere Probleme. Wir betrachten das alles oft ohne Gott oder zunächst mal ohne Gott. Und deshalb machen wir uns Sorgen. Und Jesus sagt schlicht, ihr sollt euch nicht sorgen. Ihr habt einen Vater im Himmel, der für euch da ist. Gott will unseren Blick weiten für ihn und seine Möglichkeiten und auch seine Größe und auch seine Liebe. Das gilt auch gemeindlich. Wer Gemeinde nur auf der horizontalen Ebene denkt, als eine Gemeinschaft von Menschen, eben frommen Menschen, aber nicht mit der Kraft Gottes rechnet und auch lernt, damit zu denken oder sie mit einzuplanen, der denkt im Grunde falsch. Was Gemeinde ausmacht, was sie attraktiv macht, ist der gegenwärtige Christus, ist sein Wirken, ist seine Liebe. Damit sollen wir lernen zu leben und zu rechnen. Und eben nicht nur im Gottesdienst, wenn wir alle davon reden, oder im Hauskreis, sondern ganz konkret im Umgang miteinander. Darum ist es so wichtig, dass wir ihn suchen, dass wir uns also auf Gott ausrichten, vor ihm sind, still werden. Darum sollen wir beten. Aber unser Gebet soll eben nicht nur sein, dass wir unsere Anliegen vortragen und dann Amen sagen, sondern dass wir hören lernen und warten und mit dem Lebendigen unter uns rechnen. Seine Möglichkeiten und seine Gedanken sind so viel größer als unsere und er hat mehr mit uns vor. Könnt ihr das glauben im Blick auf eure Gemeinde? Könnt ihr das glauben im Blick auf, oder kannst du das glauben im Blick auf dein eigenes Leben? Gottes Gedanken und Pläne mit uns sind im Letzten immer gute Gedanken. Es sind Gedanken des Heils und des Segens. Und Gott wollte oder möchte, dass wir unser Denken und unser Herz neu dafür öffnen, für seine Wege und für seine Pläne. Deshalb sollen wir ihn immer wieder suchen. Und ein letztes. Das dritte, jetzt seinem Wort vertrauen. Wieder ein Denn, wieder eine Begründung dafür, warum das Volk Gottes, das Volk Gott suchen soll, warum sie sich ihm neu zuwenden sollen und von ihren eigenen Wegen umkehren. Weil Gottes Worte Kraft haben und keine leeren Worte sind. Was Gott sagt, das wird er auch tun. Gott nimmt diesen anschaulichen Vergleich, der allen einleuchtet. Der Regen, der Schnee, der vom Himmel fällt, kehrt nicht zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Kein Regen, kein Schnee fliegt wieder nach oben, sondern das Wasser bewirkt etwas auf der Erde, es macht sie fruchtbar. Da wächst was, Korn und Getreide, aus dem Brot gebacken werden kann und auch wieder Saatgut wird für eine neue Ernte. Und so ist es auch mit dem Wort, das Gott spricht und gesprochen hat. Es kehrt nicht leer zurück, es bewirkt etwas. Es kommt genau zu dem Ziel, das Gott gewollt hat. Es wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. So steht es hier. Gott sagt das, damit seine Leute ihm vertrauen und seinem Wort Glauben schenken und annehmen, dass er mit ihnen zum Ziel kommt. Denn darum geht es. Sie sollen sich darauf verlassen. Und das ist dann der letzte Vers in diesem Text, der dann noch zwei Verse hinten dran hat, aber der Anfang reicht. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Das ist das Wort, was Gott ihnen gesagt hatte. Und so ist es schließlich auch gekommen. Gott hat die Juden aus der Krise des Exils in Babylon herausgeführt. Zumindest die, die sich auf diesen Weg im Vertrauen auf Gott eingelassen haben. Und gekommen sind und gegangen sind. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Viele denken bei diesem Wort sofort an die Bibel, die wir das Wort Gottes nennen. Das ist auch richtig und ich werde auch gleich nochmal unterstreichen, warum ich das richtig finde. Aber zunächst möchte ich trotzdem hier genau hinhören, denn hier steht ja nicht etwas von der Bibel, sondern von den Worten, die Gott durch die Propheten gesprochen und den Menschen kundgetan hat. Wir lesen das in der Schrift, wir lesen das in der Bibel, weil es uns aufgeschrieben wurde. Und ich bin überzeugt, dass Gott es so gewollt hat. Aber ich glaube nicht, dass Gottes Reden heute nicht nur dann zu lesen und zu hören ist, wenn wir die Bibel aufschlagen. Ich glaube, dass Gott auch heute noch durch seinen Geist zu Menschen spricht. Er führt sie, er korrigiert sie, er ermutigt und stärkt sie. Er spricht durch die Bibel, ja, aber er spricht auch auf andere Weise zu uns, wenn wir uns dafür öffnen und hörbereit werden. Das Reden des Geistes Gottes ist nicht verstummt, seit wir den Kanon der biblischen Bücher haben. Die Kirchengeschichte ist voll davon. Und vermutlich haben viele von uns das auch schon erlebt, dass Gott sie auf anderen Wegen angesprochen hat. Er gebraucht ganz viel und ganz oft Worte der Schrift, um uns etwas sehr direkt zu sagen. Er gebraucht auch Worte von Menschen oder Lieder oder Ereignisse. Er hat viele Wege, mit uns zu reden. Und wir dürfen lernen, und es ist gut, wenn wir das lernen, seinem Reden zu uns ganz grundsätzlich zu vertrauen, dafür offen zu werden. Natürlich sollen wir es immer prüfen, ob wir uns nicht verhört oder ob sich unsere eigenen Gedanken darin eingemischt haben. Deshalb ist es natürlich so wichtig, dass wir die Bibel haben als Grundlage und dass wir ihr vertrauen. Im Neuen Testament steht ja der Satz, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu jedem guten Werk geschickt. Wörtlich steht da, Luther hat es übersetzt mit eingegeben, dort steht wörtlich das griechische Wort theopneustos, was so viel heißt wie von Gott gehaucht. Ein Hauch geht vom Mund aus. Und das ist gleichzeitig die Bezeichnung für den Geist. Der Geist ist auch Hauch. Und hier steht, so ist es mit dem Wort, das aus meinem Munde ausgeht. Wir merken, das ist alles ganz dicht beieinander. Der Apostel sagt hier, die Schrift, und dabei hatte er zunächst ja nur das Alte Testament vor Augen, ist von Gottes Geist durchdrungen. Es ist von Gott ausgegangen und ist darum auch Gottes Wort zu nennen. Und dieses Vertrauen dürfen wir auch im Blick auf das Neue Testament haben, dem Wort der Zeugen Jesu, der Apostel und ihrer Schüler, also im Blick auf die ganze Bibel. Die Bibel ist das Fundament. Sie ist auch die Richtschnur, an dem sich alles andere, was wir als Reden Gottes erfahren, messen lassen muss. Das ist so, weil wir vertrauen dürfen, dass Gottes Geist sich nicht widerspricht. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man mit dem Reden Gottes sich öffnet für das Reden Gottes, was auch auf anderen Wegen zu uns kommt, dass wir sozusagen ein Stück weit die Schrift im Hintergrund haben. Aber ich glaube, Gott redet. Gott redet auch heute auf unterschiedlichen Wegen zu uns. Und wir brauchen das. Wir brauchen das in unserem Alltag. Wir brauchen das in unseren speziellen Situationen auch, dass Gott uns Dinge klar machen kann. Und ich bin überzeugt, dass er als unser Vater im Himmel und als unser Herr, der uns den Weg weisen will, dass er das auch will. Jesus redet ja auch davon, dass seine Schafe seine Stimme hören. Auch wenn damit sicher auch gemeint ist, dass sie ganz grundsätzlich auf ihn hören. Aber ich glaube, dass der Gott, der uns führen will, auch eben zu uns spricht. Ich möchte am Schluss nochmal das Bild aufgreifen. Das Wort, das Gott gesprochen hat, ist wie das Wasser, das vom Himmel auf die Erde fällt und es etwas bewirkt. Das Wort Gottes, das du für dich gehört hast, dem du Raum gibst in deinem Leben, in deinem Herz, das kommt zur Wirkung. Dieses Wort wird dich sättigen. Es wird dich zum Glauben hinführen. Es wird dich im Leben weiterführen. Es wird dich auch mit neuem Leben erfüllen, mit neuer Freude, weil es dich zu Christus führt. Und darum möchte ich dich ermutigen, das Wort Gottes, die Bibel, mit offenem Herzen zu lesen, in dem Vertrauen, dass Gott wirkt und spricht. Es wird dich näher zu ihm hinziehen. Und es wird dein Herz auch weiten und verändern für Gottes Wirklichkeit, für seine Möglichkeiten. Du wirst verändert werden und lernen. Und gleichzeitig darfst du auch damit rechnen, dass Gott auch auf anderen Wegen zu dir spricht. Und er wird dir begegnen und er wird in dich hineinreden Und es wird dir helfen in den Situationen, wo du das brauchst. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das gilt auch für die Worte, die du anderen gibst von ihm. Wenn du ihnen von Jesus erzählst, wenn du ihnen das Evangelium weitergibst, wenn du ihnen vielleicht auch an der richtigen Stelle ein Wort Gottes sagst aus der Bibel, oder wenn du ihnen etwas sagst, von dem du den Eindruck hast, dass du das jetzt sagen sollst und du dich leiten lässt von Jesus, von seinem Geist, dann darfst du damit rechnen, dass dieses Wort auch zur Wirkung kommt. Ich glaube, da könnte man eine Menge Beispiele beitragen und man müsste mal drüber nachdenken, wo das passiert ist, wo Gott auch dein Wort gebraucht hat bei anderen. Und ich möchte dir Mut machen, das hat er verheißen, dass das Wort, das er geschenkt hat und gesprochen hat und was er auch widerspricht, dass das nicht leer zurückkommt. Also, die beste Zeit ist jetzt. Die beste Zeit, den Herrn zu suchen, sich neu auf ihn auszurichten, ihm neu zu begegnen. Die beste Zeit ist jetzt, sich den Blick weiten zu lassen für Gottes Wege und Gottes Möglichkeiten und seine Ziele, die er mit dir und mit uns Menschen hat. Und die beste Zeit ist auch jetzt, seinem Wort neu zu vertrauen und ihm zu glauben. Ich wünsche euch, dass ihr euch da neu aufmacht und dass ihr ja dieses Vertrauen neu investiert und den Herrn sucht. Amen. Ich wünsche euch auch einen gesegneten Sonntag.